Ja, hallo, willkommen zum ersten Epoch-Ideen-Podcast mit Marcel und mir. Und mein Name ist Henry und wir haben uns gedacht, bevor wir richtig losstarten mit unserem komischen Podcast, würden wir erstmal so eine Einführungsepisode machen, um euch einen kleinen Überblick zu geben, wer wir eigentlich sind, was so hinter diesem Podcast steckt und sowas. Und Marcel, wer bist du denn überhaupt? Ja, also ich bin Marcel, Nachname, Bening, ist nicht so spannend. Alter, ich bin 24 mittlerweile schon tatsächlich, komme aus Horst, also da, wo Henry herkommt, Südbrandenburg, bin zurzeit in Jena tätig und studiere da. Und zwar studiere ich Ur- und Frühgeschichte und Soziologie. Ja, ist halbwegs spannend eigentlich. Genau. Was kann ich noch erzählen? Also wie bin ich mit Spiele in Kontakt gekommen? Ich weiß es noch eigentlich recht gut, aber hat mein Vater damals eine PlayStation besorgt. Und wir hatten davor schon Sega Saturn, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das für ein System war. Da habe ich Sonic immer gespielt. Und dann, ich glaube, das war irgendwie, da war ich 9 oder, nee, warte mal, 6, 7 müsste es gewesen sein, war ich alt. Und dann kam Sony PlayStation raus und das habe ich dann gezockt, da weiß ich noch, irgendwie Gran Turismo, aber jedenfalls war so Sony. Damit bin ich in Berührung gekommen, aber später bin ich dann umgeswitcht auf eigentlich Nintendo und dann hatte ich einen Gamecube und so fing das eigentlich an bei mir. Natürlich hatte ich auch einen Gamer gehabt. Und was für Spiele findest du gut? Also ich spiele eigentlich prinzipiell alles, wobei ich sagen muss, ich bin ja mehr so ein Singleplayer-Spieler und da eigentlich, also Rollenspiele gehen halt immer. Ego-Shooter spiele ich jetzt nicht so unbedingt, also wenn man es jetzt genremäßig festmacht. Und also Action-Adventure ist auch recht beliebt bei mir. Aber halt eher so Singleplayer, ne? Also Multiplayer ist nicht so, also wenn dann so, also zu zweit, dass ich den anderen auch anfassen kann, ne? So Beat'n'up-mäßig oder Rennspiele, wobei Rennspiele ja seltener sind, aber so Beat'n'up mag ich eigentlich auch, ja. So, das ist so meins und ja, Erwartungen an Podcast. Ist halt einfach so, die Ideen, die ich so im Kopf habe oder die wir im Kopf haben, einfach mal rauszulassen und mal gucken, was sich so ergibt. Also ich, ja, genau. Und wie sieht's mit dir aus? Wer bist du eigentlich? Das ist eine super Überleitung, Marcel. Mein Name ist Henry Herkula, ich bin auch 24 Jahre alt und ich komme aus derselben Stadt wie Marcel, aus Forst. Obwohl nicht genau aus Forst, ich komme aus einem kleineren Dorf. 10 Kilometer in der Nähe von Forst und ich studiere gerade eben Deutsch und Philosophie auf Lehramt fürs Gymnasium in Leipzig. Und wie kam ich das erste Mal mit Spielen in Kontakt? Also das allererste Spiel, was ich gespielt habe, war so ein komisches Freizeitspiel, wo es so um so eine Campinganlage ging, die man aufräumen musste. Und das erste richtige Spiel, was mich wirklich fasziniert hat, war Command & Conquer, und zwar Tiberium-Konflikt von 1995. Und seitdem habe ich eigentlich eine große Entwicklung vollzogen, von ursprünglich Echtzeitstrategiespielen über Shooter wie Counter-Strike hin zu sehr textlastigen, sehr intensiven, sehr langen Rollenspielen, wie zum Beispiel Dragon Age, Baldur's Gate, Planescape Torment, und dort bin ich mehr oder weniger eine sehr lange Zeit geblieben. Und jetzt, da ich selbst gern Computerspiele entwickle, habe ich mich sehr intensiv auch mit Independent-Spielen beschäftigt, sehr viele unterschiedliche Spielideen kennengelernt und mag jetzt halt eher kleinere Spiele wie To the Moon oder Braid, finde ich auch sehr gut. Und welche Erwartungen ich an den Podcast habe, ist, dass wir ja einfach, glaube ich, sehr viel Spaß haben hier und nicht so unter dem Druck stehen, unbedingt immer alles richtig zu machen, gerade wenn man halt auch das erste Mal irgendwie sowas macht. Das stimmt nicht ganz, wir machen das nicht zum ersten Mal, also ich jedenfalls nicht. Ich habe schon mal einen Podcast gemacht, zusammen mit Wilhelm, aber ja, das ist auch schon... Wie bitte? Sprechen wir nicht darüber. Wir dürfen nicht darüber sprechen, das ist irgendwie Nicht so gut, genau. Nee, nein, Spaß. Wilm ist super gut und ja. Kommen wir doch zum Konzept. Was ist denn überhaupt das Ziel, Marcel? Was wollen wir hier eigentlich machen? Ich habe es ja mal kurz umrissen vorhin. Also auf alle Fälle Spieleideen oder allgemeine Ideen wollen wir eigentlich vorstellen und an den Mann bringen, weil wir mögen Spiele und machen uns da auch eigentlich so selber Gedanken und dann denkt man sich so, ey, wie cool wäre es, wenn das Spiel XY so und so wäre, beziehungsweise überhaupt mal ein Spiel XY neu gestalten. Und da hat halt jeder, glaube ich, als Gamer irgendwie so Vorstellungen. Und das hat man über Jahre gesammelt. Und das wollen wir eigentlich vorstellen, hauptsächlich. So, also so würde ich das jetzt umreißen, sage ich mal. Also ja, genau, absolut. Und wir wollen das ein bisschen anders machen. Wir wollen nicht nur über die Spielideen reden, sondern wir möchten euch dann halt auch immer etwas im Nachhinein bieten. Und zwar halt wollen wir uns gegenseitig immer bestimmte Ideen auch vorstellen. Und diese Vorstellungen werden immer dann auch in Textform dann für euch erhältlich sein, sodass ihr immer einen Überblick habt, was das überhaupt für ein Spiel ist, ob man möglicherweise einige Ideen davon in euren eigenen Spielen verwenden könnt. Einfach, wir wollen ein bisschen über Möglichkeiten quatschen, weil wir auch denken, hey, Spielebranche ist noch relativ am Anfang und es gibt einfach noch so viel, was man damit tun kann und möglicherweise denkt man nicht so viel über diese einzelnen Möglichkeiten nach, beziehungsweise diese Möglichkeiten kommen einem nicht sofort in den Sinn, weil Spiele dazu tendieren halt häufig halt bestimmte Genres zu haben oder möglicherweise zu festgefahren in einer Richtung zu sein. Ja, und dann bleibt aber noch etwas übrig und zwar, warum heißt dieser Podcast eigentlich Epoch? Also, das war ja meine Idee, muss man ja ursprünglich sagen. Wir hatten sehr viele Ursprünglich, ja. Ideen. Ja. Nein, Epoch ist ja die Zeitmaschine von Chrono Trigger, soweit ich das in Erinnerung habe, wo man, Chrono Trigger ist ein Spiel für Super Nintendo, kam das aus, ich weiß gar nicht wann. Ich Und glaube wurde 19. für den DS neu aufgelegt. Das ist die Variante, die ich gespielt habe. Ja, komm. Also, ich glaube 1997 kam es raus, aber ich weiß es gerade auch nicht. Jedenfalls, also, wir beide mögen das Spiel sehr. Also, ich glaube, ist mit meins. Also, unter den Top 3 ist es bei mir. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch unter Ja, den Top 3 ist. absolut. Ja. Genau. Also, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, dann guckt euch das mal an. Es hat sehr guten Soundtrack. Und ja, jedenfalls nochmal zurück. Also, Epoch ist die Zeitmaschine, mit der man dann durch die Zeit reisen kann bei dem Spiel. Ja. Und das finden wir halt beide ziemlich cool. Und deswegen dachten wir uns, hey, nennen wir uns einfach Epoch Podcast. Oder? Yeah, Epoch, cool. Ja, im Grunde genommen erklärt das schon alles, warum wir quasi, ja, uns so nennen. Ja, als nächstes habe ich hier irgendwie die Frage, also klar, wir machen einen Podcast über Spielideen, aber eigentlich gibt es doch schon ziemlich viele coole Spiele im Spielemarkt. Warum wollen wir halt unbedingt neue Ideen besprechen? Also warum steckt das quasi dahinter? Also, das haben wir mal kurz besprochen. Wir regen uns ja gerne auf über Spiele, gerade über, sage ich jetzt mal, Spiele, wo viel dranhängt, also Call of Duty oder sowas, also gerade Blockbuster-Spiele. Da gibt es halt viele, viele Probleme. Also, was ich halt sehe, ist halt irgendwie, das ist halt nicht wirklich abwechslungsreich, meiner Meinung nach. Und also, ich bin halt froh, dass der Indie-Markt relativ groß ist, weil ich habe halt nicht wirklich großes Interesse an so Spielereien, die dann so Titel wie, also eine 3 im Namen haben oder 4, 5. Also der erste Titel hat ja funktioniert und der war gut, aber dann wird einfach nur noch, dann war das Konzept irgendwie XY weitergefahren, um Geld damit zu verdienen. Und das, finde ich, schlägt sich auch in dem Spiel nieder. Und irgendwann so, dann habe ich, das Spiel ist eine halbe Stunde und dann habe ich gemerkt, wie das Gameplay funktioniert und dann habe ich irgendwie keine Lust mehr. Unabhängig davon, wie die Story ist, die ist natürlich meistens relativ gut, aber das hält mich meistens nicht an dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist bei dir ein bisschen anders. Du legst, glaube ich, ein bisschen mehr Wert auf die Story, aber. Ja, absolut. Und in Bezug auf diese sehr starke Konzentration auf das Geld fehlt mir persönlich auch gerade bei der Entwicklung von Spielen eine gewisse Ernsthaftigkeit. Also natürlich gibt es ganz viele Spiele, die halt auch eine sehr ernste Atmosphäre so beinhalten. Also wenn wir zum Beispiel Batman Arkham Asylum nehmen, haben wir sehr, sehr, sehr dunklen Stil, der sehr, sehr konzentriert ist. Was mich aber persönlich stört, ist, dass teilweise Entwickler sich selbst nicht ernst nehmen als Kreative, als Menschen, die wirklich ein Medium gestalten und innerhalb dieses Mediums sich auch ausdrücken. Häufig hat man eben das Gefühl, gerade wenn man eben sich Social Games oder so anguckt, dass man sich in oder auch größere Spiele wie zum Beispiel Portal oder Portal 2 tendieren eben dazu, sich innerhalb ihrer eigenen Grenzen zu bewegen. Also sie sagen halt, ja, okay, wir sind ein Spiel und wir nehmen uns selbst auch als Spiel wahr, anstatt halt den Blickwinkel vom Spiel wegzunehmen und eher hin zu bestimmten Problemen, die sie auch besprechen wollen. Also für mich ist das immer so ähnlich wie auch so Filme, die sich selbst quasi ständig hinterfragen. Ah, wir sind Filme, wir müssen halt uns darüber lustig machen, dass wir Filme sind, damit halt Spieler dabei sind. Das hat man auch zurzeit so eine Tendenz, zum Beispiel bei Team Fortress 2. Wir sind ein Computerspiel und wir wissen, dass wir ein Computerspiel sind, anstatt ernst gemeinte Spiele zu machen, die möglicherweise auch etwas ausdrücken und sich mit Problemen wie Gewalt, Sucht, Sexismus, Rassismus auseinandersetzen. Und das fehlt mir ein wenig. Also mir fehlen Spiele, die sich ernsthaft darüber Gedanken machen, wie man möglicherweise damit umgehen kann. Ja, also was du meintest mit der Ernsthaftigkeit, also ich finde halt, das ist schwierig, glaube ich, gerade wenn es dann um sehr viel Geld geht, ne, dann irgendwie was Neues zu machen. Ich meine, ich glaube, bei vielen ist es halt immer noch so dieser Entertainment-Faktor, dass man halt sagt, ey, ich will was daddeln so und will da jetzt nicht groß mit irgendwas mich da beschäftigen, sondern will da schnell das verstehen und dann da unterhalten werden, glaube ich. Aber ich glaube, also, weiß ich nicht, ich glaube, da gibt es sehr viele unterschiedliche Spielertypen. Aber ich glaube so, das meiste funktioniert halt echt so über, keine Ahnung, Unterhaltung, ja. ja, so, ja, denke ich schon. Und ich finde, da kann man eben einsetzen. Da kann man eben sagen, ja, wir haben möglicherweise Ideen, die etwas Neues versuchen, die versuchen, in eine neue Richtung zu gehen. Nicht, also wir wollen ja das Rad nicht unbedingt neu erfinden, aber möglicherweise besprechen wir einfach ein paar Sachen, die uns selbst gefallen und die uns selbst einfach zurzeit ein bisschen fehlen in der Spielebranche. Ja, wobei, was ich noch sagen wollte, was ich schon mag an Spielen, also kommt an, wie man es macht, aber so dieses, hey, wir sind ein Spiel, ne, und wir zeigen das irgendwie. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe Team Fortress 2 nicht gespielt, aber ich mag so das schon manchmal, dass man das Spiel halt so zeigt, hey, wir sind wirklich ein Spiel. Also fand ich zum Beispiel WarioWare Inc., glaube ich. Also da hast du ja wirklich nur die Richtungstasten und A und B. Na gut, mehr hat doch, glaube ich, der Advanced an Knöpfen, aber irgendwie. Das ist halt, du machst halt wirklich, da steht irgendwie hier springen und dann springst du, also mit einem Knopf. So. Und das sind halt mehrere Minispiele hintereinander und so dieses, aber es ist halt subtiler. Es sagt jetzt nicht, es zeigt jetzt nicht mit dem Finger, musst du dich selbst und sagt, ich bin ein Spiel. Obwohl, nee, warte doch. Also von der Story her glaube ich schon, weil da hast du ja mehrere Spielesammlungen oder so und die spielt der Protagonist halt einfach nur ab. Und also da funktioniert es ganz gut, finde ich persönlich. Also ich will das auch gar nicht irgendwie unterbuttern oder so. Ich mag es ja auch, wenn Spiele sich selbst referenzieren. Ich mag es ja auch, wenn Filme oder Bücher sich selbst referenzieren. Nur hat das so eine gewisse Tendenz und das finde ich halt traurig. Also das Medium kann so viel mehr als nur halt die Kerngruppe mehr oder weniger zu befriedigen. Und gerade wenn man halt selbstreferenziell ist, sagt man immer auch aus, ah, okay, wir haben eine Zielgruppe, die aus Spielern besteht und nicht, wir haben eine Zielgruppe, die aus Menschen besteht, die sich möglicherweise auch ernsthaftere Themen zutrauen. darauf möchte ich eigentlich zu sprechen kommen. Also dass man möglicherweise dann halt sowas stärker thematisiert und das auch in den Vordergrund bringt. Obwohl natürlich jeder halt Bock darauf hat, wenn man einfach ein spaßiges, cooles Spiel hat. Also so war ja auch Quantum Conundrum, fand ich sehr, sehr cool, auch in der Richtung. Auch Portal ist eines meiner Lieblingsspiele, aber trotzdem merkt man halt dort, dass es sehr auf Spieler zugeschnitten ist. Und also Leute, die möglicherweise auch noch ein Spiel, das sehr gut in diese Richtung ist, ist The Stanley Parable. Unglaublich gutes Spiel. Aber wenn jemand eben die Stanley Parable als Nichtspieler spielt, der hat keine Ahnung, warum halt jetzt bestimmte Elemente komisch sind, also sowas wie zum Beispiel die unterschiedlichen Enden in The Stanley Parable. Er hat keine Ahnung, warum das jetzt lustig ist, dass es unterschiedliche Enden gibt, weil er nicht nachvollziehen kann, was es bedeutet, halt eben eine Entscheidung innerhalb des Computerspiels eben zu treffen und halt, dass es eben manche Computerspiele gibt, wo es halt 5, 6 Enden gibt und je nachdem, wie du dich entscheidest. Und sowas. Also so eine Ausrichtung ist zwar cool für die Leute, die Computerspiele verstehen, aber für die Leute, die Computerspiele eben nicht verstehen, verschreckt es sie eher noch. Ja, weiß ich, also kann ich gerade nicht einschätzen, weil ich ja jemand bin, der Computerspiele spielt. Also ich weiß nicht, also warum sollte man, wenn man jetzt keine Computerspiele spielt, ausgerechnet damit anfangen? Also ich glaube dann, andererseits, diese ganze Casualisierung ist ja auch so eine Sache, ne? Also ich meine, ich glaube mittlerweile gibt es relativ wenig Leute, die Computerspiele spielen, oder? Also ich meine, ich würde jetzt, also auf dem Handy haben doch fast alle irgendwie irgendein Spiel oder so, glaube ich. Also ist jetzt meine Vermutung. Ich kann es nicht empirisch beweisen, aber ich glaube schon, dass ist jetzt schon, also man kann das unterteilen, Hardcore-Gamer, sage ich jetzt mal, oder Casual-Gamer, oder man kann es halt lassen, aber ich glaube, also es gehört ja dazu irgendwie. Also es hat sich halt vermehrt, denke ich mal, in den letzten paar Jahren. Aber ich weiß nicht, was ist denn Stanley Parable für dich? Also ist das ist doch eher auch ein Spiel für zwischendurch, würde ich sagen. Also nein. Ist es überhaupt ein Spiel? Also ja, also auf jeden Fall ist es ein Spiel. Aber dann müssten wir auch darüber sprechen, was wir für unterschiedliche Definitionen von Spielen haben. Also das könnten wir halt auf ein anderes Mal verschieben. Das will ich auch nicht unbedingt in den Vordergrund schieben. Für mich ist es ein Spiel, was man nicht so leicht so nebenbei spielen kann, weil ich denke, dass man dann sich es zu leicht macht. Also zum Beispiel, Spoiler für The Stanley Parable, bei mir ist es so, dass ich ab einem gewissen Punkt aufgehört habe zu spielen, weil mir das Spiel gesagt hat, dass das der einzige Ausweg ist, aus dem Spiel rauszukommen. Und das fand ich genial. Also es gibt meiner Meinung nach kein Spiel, das so gut wiedergibt, dieser Zwang zwischen einem Erzähler und einem Spieler. Und wie der Erzähler letztendlich den Spieler beeinflusst und wie sie sich beide benötigen. Also es gibt in The Stanley Parable ein sogenanntes Ende mit einem Museum. Und der einzige Weg wirklich zu überleben, besteht das Spiel zu beenden. Das ist der einzige Weg, auch wirklich dieses Spiel zu gewinnen. Weil jeder andere Weg führt immer wieder zurück zum Anfang. Und das finde ich schon ziemlich gut. Also, dass man halt einen quasi dazu bringt, darüber nachzudenken, was man da wirklich erlebt, anstatt eben nur zu sagen, hey, okay, wir haben hier ein Computerspiel und du kannst es durchspielen und dann fühlst du dich gut, weil du es durchgespielt hast. Und nichts hat sich eigentlich in deinem Leben verändert. Und bei The Stanley Parable war das nicht der Fall. Ich habe verstanden, dass als ich dieses Spiel gespielt habe, hey, du musst das Spiel jetzt beenden, damit es irgendeine Bedeutung für dich hat. Und das war für mich quasi so ein Übergang. Also so, dass ich sagen konnte, ja, das ist ein gutes Spiel. Ja, das hat mich gerade weitergebracht. Das hat mich etwas über die Beziehung zwischen Erzähler und Leser oder Spieler letztendlich gebracht. Das fand ich super. Ja. Deswegen also, finde ich The Stanley Parable ist nicht ein einfaches Spiel und auch kein Minispiel in irgendeiner Weise, obwohl es natürlich so Anlehnungen gibt. Also ein ähnlichen Ansatz verfolgt so, also ist mir jetzt gerade eingefallen, Bastion, also da hast du ja auch einen Erzähler irgendwie, der halt auch das kommentiert, was du als Spieler machst, irgendwie, aber halt auf einer ganz anderen Art und Weise, also eher unterstützend als gegenarbeitend. Und was wollte ich noch sagen? Achso, ich glaube, Zielgruppe spielt ja natürlich auch bei einem Computerspiel eine Rolle, also Stanley Parable hat natürlich eine ganz entscheidende Zielgruppe, ne? Also ich glaube, das richtet sich ja prinzipiell an Spielern. Also, na gut, welches Spiel richtet sich nicht an Spielern, aber so, weißt du, dass man halt, also so einfach die Handlungen, die man als Spieler vollführt, einfach mal reflektiert, glaube ich, irgendwie. Und das ist so wie runtergebrochen, so. Und ja, also ich habe halt eher das Gefühl, dass das halt so, also irgendwie eine andere Zielgruppe ist oder halt oder halt einen anderen Ansatz hat, ne? Also da geht es halt wahrscheinlich nicht auch unbedingt wie so oft halt um Entertainment, sondern, also es unterhält zwar auch, aber halt auf einer ganz anderen Art und Weise, weil man halt selbst reflektiert und einfach mal das ganze Genre oder das ganze Spiele mal von einem anderen Konzept, anderen Blickwinkel, wenn ich sieht, glaube ich. Ja. Ja, also ich stimme dir da vollkommen zu, weil ich denke, das ist auch das, was wichtig ist, weil eben ein Spiel kann meiner Meinung nach einen nur wirklich treffen, wenn er es auch wirklich gut gemacht ist und es zum Selbstdenken anregt. Also, dass man selbst darüber nachdenkt, was dort passiert. Weil als Spieler kommt man schnell in die Situation hinein, dass man eben ein Spiel auf eine bestimmte Art und Weise sieht und dann anfängt eben weil man eben sich mit solchen Spielen auskennt, die Mechaniken, die dahinter stecken, nicht mehr zu hinterfragen, sondern sie einfach nur hinzunehmen und sich innerhalb dieser Spielwelt dann nur noch zu bewegen, anstatt darüber nachzudenken, was gibt dieses Spiel letztendlich mir in der wirklichen Welt? Und das passiert meiner Meinung nach zu selten. Ja, also finde ich auch, also gerade dieser Gewaltaspekt hast du ja auch, glaube ich, als Problem angesprochen. Also es geht mir echt übelst auf den Sack. Also du hast ja immer, in jedem Spiel hast du immer Kampf, also ob jetzt nur Wettkampf ist oder halt irgendwie gegen irgendwelche Bösewichte, oder man muss ja immer kämpfen so. Und ich denke mir so, was ist denn das für eine Mentalität? Also warum muss man denn immer, also okay, man kann ja kämpfen oder so, aber es wird ja nie in Frage gestellt. Es ist immer eine Bedrohung und gegen die muss man kämpfen so. Immer mit Gewalt so. Warum kann man, also gibt es da nicht andere Formen, denke ich mir immer so. Oder es wird halt nicht mal thematisiert, sondern es ist halt einfach so blutig, einfach draufspringen oder erschießen oder weiß ich was. Und das finde ich halt immer ein bisschen traurig so. Also ich sehe halt immer den Sinn nicht darin, warum. Also klar, die können ja Motive haben oder so, aber irgendwie kann man es ja auch sicherlich anders lösen. Aber ich meine, klar, da gibt es bestimmt auch Beispiele, aber die fallen mir jetzt bestimmt gerade nicht ein. Aber die, ja, natürlich, es gibt sehr, sehr viele Spiele, die auch ohne Gewalt auskommen. Allerdings ist es so, dass Gewalt oder auch die Gewalt, die halt abstrakter ausgeübt wird, zum Beispiel in Super Mario oder auch Schach als Spiel, hat eine gewisse Gewalt, oder Echtzeitstrategiespiele, wo man halt mit Robotern kämpft und letztendlich nur die äußeren Hüllen zerstört oder sowas. Das sind alles immer gewisse abstrakte Formen von Gewalt und eigentlich ist das meiner Meinung nach eher so ein Konkurrenzelement. Also es ist nicht so sehr darauf ausgerichtet, wirklich Gewalt anzutun, als vielmehr einen Konkurrenzgedanken auf irgendeine Weise umzusetzen. Allerdings fehlt das eben auf eine, also es fehlt irgendwie eine Distanzierung und eine gewisse Auseinandersetzung mit dem, was dort gezeigt wird, weil man standardmäßig eben schon diese Diskussion tausendmal geführt hat und sich manchmal eben nicht bewusst ist, was genau einen jetzt zum Beispiel dort hineinreißt. Also so ging es mir zum Beispiel bei dem neuen Blizzard-Spiel Overwatch, weil dort, ich finde das Spielprinzip super. Es handelt sich um einen teambasierten Ego-Shooter. Dort ist es zum Beispiel so, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, mir das anzusehen, diese Konkurrenzelemente zu sehen, wie diese einzelnen Fähigkeiten miteinander interagieren und sowas. Und man sieht gar nicht so sehr, dass dahinter immer noch Waffen stecken, dass man immer noch quasi gegeneinander antritt, dass die Figuren eine komplett wirre Hintergrundgeschichte haben mit irgendwie, dass sie Söldner sind. Und seit wann sind Söldner cool? Also mal von hier The Expendables abgesehen in der Filmbranche, aber in der Realität sind Söldner halt nicht cool. Also Söldner sind böse, also ich will nicht sagen, dass Söldner böse sind, aber ja. Söldner sind halt sehr fragwürdige Entitäten und ich will mich da eigentlich nicht irgendwie damit auseinandersetzen. Aber trotzdem ja. Macht es mir halt zu schaffen, weil ja, also das Spiel das so vermittelt, als wäre das alles übelst cool und das ist halt irgendwie blöd. Das will ich halt zu Gewalt in Computerspielen ja. soweit sagen. Was ich da noch sagen will, ist, also ich glaube, also es könnte ich, also Gewalt ist halt auch irgendwie so was Menschliches, das gehört halt irgendwie, also habe ich das Gefühl irgendwie auch dazu und ist deswegen vielleicht auch, weil Computerspiele spiegeln ja auch irgendwo die Gesellschaft oder die Realität wieder. Demzufolge ist es auch in Computerspielen wahrscheinlich gang und gäbe so. Also ich ja, weiß ich nicht. Also was ist denn, wenn man jetzt keine Gewalt hätte oder Konkurrenz? Also das ist ja auch irgendwie, ich meine, die ganze Wirtschaft und alles funktioniert ja irgendwo auch mit Macht und Macht ist ja auch, also irgendwie Gewaltausübung, also notgedrungen. Also wenn man mehr Macht als jemand anderes haben will. Und ja, natürlich, es kommt halt auch immer ja. auf den Begriff an von Gewalt, den man ansetzt. Also Gewalt kann ja, wie gesagt, auch schon sein, dass du eine Spielfigur einfach vom Spielbrett nimmst. Oder möglicherweise kannst du auch psychologische Gewalt anwenden, indem du halt jemanden in eine Situation bringst, die ihm unangenehm ist. Das kann man auch schon als eine gewisse Form der Gewaltanwendung sehen. Und für mich ist das einfach sehr schwierig, das halt irgendwie herauszunehmen, aber die, ja. in den meisten Fällen wird halt schon darüber nicht nachgedacht und das ist, glaube ich, das, was mich stört. Ja, das geht mir nicht. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie, also was die Alternative sein kann, aber so das einfach unreflektiert im Raum zu lassen, finde ich auch nicht gut. Ich meine, gerade weil ja auch Spiele Potenzial haben zur Erziehung, also unabhängig welchen Alters, finde ich, sollte man das nicht unreflektiert im Raum lassen. Obwohl man natürlich immer sagen muss, wir sind auch mit gewalthaltigen Computerspielen aufgewachsen, relativ unreflektiert und relativ ohne Aufsicht von Erwachsenen. Also natürlich hat mal die Mutter gesagt, ha, okay, hier, was spielst du da? Das ist irgendwie komisch. Aber man muss auch immer sehen, Es hat nicht alles so eine starke Auswirkung, wie wir das möglicherweise darstellen, sondern man sollte sich nur nicht halt zu schnell davon entfernen, dass es eine Auswirkung haben könnte. Also, dass man halt sofort sagt, es hat keine, weil man halt keinen Bock darauf hat, dass einem diese Dinge plötzlich weggenommen werden. Also meine Wahrnehmung ist auch immer irgendwie, dass immer nur bei Ego-Shootern angesprochen wird, dieser Gewaltaspekt. Also ja. So, also es ist halt meine Wahrnehmung. Wenn man zum Beispiel gewalthaltige Computerspiele ansprechen möchte, kann man auch Pokémon ansprechen, wo Tiere dazu gezwungen werden, irgendwelche anderen Tiere anzugreifen. Ja. Hey! Aber die haben Spaß dabei, ne? Und sie werden dazu gezwungen von den Menschen. Das aber wie gesagt, sie lachen dabei, ne? Was? Aber sie lachen dabei. Sie lachen dabei und fühlen sich anscheinend super wohl. Aber nur als ein Beispiel dafür, dass halt Gewalt halt auch an anderen Stellen stattfindet und wir das trotzdem in den meisten Fällen ja als lächerlich ansehen. Also ja, aber das denke ich mal, können wir auch später noch ein bisschen intensiver besprechen, weil wir werden sicherlich zu bestimmten Situationen kommen, wo wir Gewalt in Computerspielen nochmal ein bisschen tiefgründiger analysieren können und sowas und schauen können, was das alles bedeutet. Was mich allerdings jetzt ein bisschen interessieren würde, wäre, was für Spiele wünschst du dir eigentlich, wenn man jetzt so schaut, was wir jetzt hier an Problemen angesprochen haben, was für Spiele fehlen denn irgendwie auf dem Spielemarkt? Also gerade, mir sind halt neue Ideen halt immer wichtig. Also was ich zum Beispiel vermisse, oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, also ich finde Dark Souls geht halt in eine ganz gute Richtung, dass einfach, ich mag es halt nicht irgendwie Buttonmashen, irgendwie, also God of War ist ein gutes Spiel, keine Frage, aber so vom Schwierigkeitsgrad, also ich mag halt schwere Spiele irgendwie und ich möchte halt irgendwie, dass man davon wegkommt, dass man irgendwie als Held irgendwie overpowered ist. Ich hätte halt gerne irgendwie, keine Ahnung, Spiele, wo halt die Gegner das Gleiche können wie man selbst und man einfach durch Skill, anscheinend ist mir das wichtig, dann halt zeigt, dass man besser ist. So. Und wenn halt 2, 3 Gegner da sind, dass man da nicht sagt, ey, da renne ich rein und die mache ich kaputt, sondern dass man dann überlegt, okay, was mache ich? Kann ich verhandeln mit den Gegnern oder muss ich die kaputt hauen oder geht das nicht auch anders? Ja. Und nicht, dass man da reinrennt, ja. Ansonsten halt mag ich halt kreative Spiele, also Indie-Spiele, wie gesagt, da bin ich auch immer froh, das schaue ich mir auch mit Begeisterung an, wenn da was Neues rauskommt. Halt allgemein, wenn Gameplay-Sachen neu gemacht werden, wo ich mir immer denke, hey, krass. Deswegen bin ich auch ein Nintendo-Kind, muss ich sagen, weil Nintendo oftmals so einen frischen Wind reinkriegt irgendwie, finde ich. Also kriegt dann nochmal eine ganz andere Perspektive. Also es ist auch nicht alles immer gut, was sie machen, das muss man dazu sagen, aber ist mir deutlich sympathischer als jetzt Sony oder Microsoft, die halt immer nur halt vom Schema F gehen und Nintendo macht da halt ein bisschen was anderes. Sowas mag ich halt an Spielen und so jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, also große Spiele gucke ich mir meistens gar nicht mehr an, da gucke ich mir vielleicht ein Let's Play an oder sowas, aber also die sind gut, keine Frage, gut gemacht, aber halt nichts für mich, also ja, so denke ich. Wie ist es bei dir? Ja, also ich hatte das ja irgendwie schon auch bei den Problemen angesprochen. Ich wünsche mir vor allen Dingen Spiele, die sich selbst ja auf eine gewisse Art und Weise ernst nehmen. Also natürlich gibt es schon solche Spiele. Es gibt viele Spiele, die sich sehr ernst nehmen. Aber generell so eine Tendenz dazu, sich ernst zu nehmen. Nicht, dass das halt in dem Sinne bedeutet, dass sie nicht lustig sein können, sondern eher, dass man halt weiß, warum sie lustig sind und weiß, warum man genau diesen Witz eingebaut hat und nicht einfach nur so, also das einfach so eingebaut hat, weil man denkt, ja, ist doch lustig und können wir doch machen und so, sondern sich eigentlich allen Aspekten, die damit einhergehen, mit diesen auseinandergesetzt hat. Also, ja, und mir persönlich fehlen viele Spiele, die so ihre nicht nur diesen Spielcharakter im Vordergrund haben, also dass man eine bestimmte Sache erlernt und dann läuft man eben mit dieser entsprechenden Sache durch die einzelnen Level und hat dann Spaß daran, dass man eben diese eine Sache machen kann, also wie zum Beispiel, dass man auf andere Gegner draufspringen kann und dadurch sie beseitigt, als ein Beispiel für eine Spielmechanik, die gesamte Zeit über Spaß machen kann und sowas. Da würde ich mir eher wünschen, dass man halt sich von so etwas trennt und ganz konkret sagt, ah, okay, möglicherweise mal Spiele, die nur einen Handlungsaspekt in den Vordergrund stellen, aber nicht unbedingt sowas wie jetzt so Gun Home oder hier dieses Ethan Carter Spiel, was jetzt auch rausgekommen ist. Und da gibt es ja einige von diesen Ego-Perspektiven Handlungsspielen, die halt komplett eigentlich ohne Mechanik auskommen und nur auf Erkundung setzen und man immer so dieses Gefühl hat, ah, okay, ich würde mir gern wünschen, dass hier mehr passiert als nur so ein komischer Erkundungstrip. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich dass von mir erwartet wird, dass ich die Spannung oder die Dramaturgie immer dazu denke, obwohl eigentlich das ein bisschen schade ist. Also es ist ja eigentlich eine coole Idee, Handlungselemente vom Spieler selbst erkunden zu lassen und quasi ihn darüber nachzudenken, was passiert, aber gleichzeitig ist dann halt wieder ein bisschen zu wenig da. Also es ist dann wieder ein bisschen zu sehr in Richtung Buch gedacht oder ein bisschen zu sehr in Richtung Computerspiel, dass man eben nur selbst erkundet. Und das finde ich auch wieder ein bisschen zu wenig. Deswegen halt Spiele, die halt so das, dieses richtige Maß von Handlung, von Spielmechanik, von Spannung schaffen, aber trotzdem den Spieler nicht alles wegnehmen, sondern ihn an bestimmten Punkten zweifeln lassen. Und das finde ich halt spannend. Und generell, also das ist die eine Seite von Spielen, die ich super toll finde, und die andere Seite ist, dass ich mich natürlich komplett für Bildungsspiele interessiere, also alles, was in Richtung Lernen geht, aber eben nicht so diese klassischen Lernspiele wie keine Ahnung, Mathematikus oder so, wo man halt irgendwelche Rechenaufgaben löst und dann, ja, du hast es geschafft, du hast die Aufgabe gelöst, jetzt kannst du durch die Tür gehen und mehr Rechenaufgaben lösen. So nicht, sondern halt so, dass du halt trotzdem eine super Handlung hast, dass du dich eigentlich auf die Handlung konzentrierst und dann komplett quasi den Lerngedanken und diesen Bildungsgedanken auf eher einer unterschwelligen Ebene hast. Immer noch so, dass du es bemerkst, aber nicht unbedingt so, dass du halt komplett abgeschreckt wirst davon, weil dir halt plötzlich jemand versucht, irgendwas beizubringen. Ja, gibt es da eigentlich schon Spiele in der Richtung? Nee, oder? Also, mir fällt gerade nichts ein. Ja, also, natürlich, es gibt Spiele, also ich mag zum Beispiel Portal sehr gern, und zwar denkt man sich jetzt, was bringt mir Portal eigentlich bei? Aber Portal und andere Rätselspiele tendieren eben dazu, eine bestimmte Atmosphäre aufzubauen, die das halt forciert. Also zum Beispiel in Portal hast du eben eine wissenschaftliche Atmosphäre. Du lernst halt Begriffe wie Experiment kennen, du lernst Begriffe wie Versuch kennen, du lernst Begriffe wie Objekt kennen in einem bestimmten Zusammenhang, und das reicht manchmal schon aus, um halt jemand anderen etwas beizubringen. Also du lernst quasi so eine wissenschaftliche Herangehensweise auf eine ganz unterschwellige Art. Und ja, generell gibt's aber so etwas noch nicht, jedenfalls nicht so offiziell. Also, okay, also die Spiele, die du gerade angesprochen hast, gehen in die Richtung, aber nicht komplett. So. Also ich habe nur Portal angesprochen, aber ja. Also es geht eben in die Richtung, dass das atmosphärisch rein mitgenommen wird. Also das ist irgendwie dort drin vorhanden, aber letztendlich ist es nicht unbedingt dort vorhanden, weil man unbedingt gedacht hat, ja, wir müssen irgendeine wissenschaftliche Atmosphäre unbedingt schaffen. Ich habe zu viel unbedingt gesagt, aber das stimmt schon so, unbedingt. Das stimmt, ja. Ja, okay, kann ich verstehen, ja. Ja. Also ich weiß ich gerade nicht. Aber ja. Das Problem ist, ich habe ja das gespielt und ohne mich jetzt so weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich wusste ja schon, was ein Experiment ist. So. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man das, wenn man das nicht weiß. Ich weiß ja nicht, wie die Wahrnehmung ist, wenn man es nicht weiß, ob man denn sagt, ach so, sowas ist ein Experiment. Ich meinte das gar nicht so in der Richtung, dass man jetzt unbedingt sich auf den Experimentbegriff stürzen muss, sondern es werden halt auch andere Begriffe in den Vordergrund mal gebracht. Und einfach so diese Situation, dass du dich in einem Labor befindest und nicht unbedingt in einem Labor, aber in Testkammern, und du ein bestimmtes Gefühl dafür entwickelst, finde ich eigentlich gut, weil du halt dann schon etwas hast, was du damit identifizieren kannst. Und das steht so im Vordergrund, dass das halt sehr unterschwellig ist. Und zum Beispiel, es ist ja nicht nur so, dass Menschen das spielen, die halt jetzt schon alt genug dafür sind, sondern es ist ja auch teilweise so, dass Jüngere das spielen oder auch kleinere Kinder das spielen und dann halt davon teilweise mit sozialisiert werden und dann natürlich nicht unbedingt wissen, was jetzt ein Experiment ist und so. Aber sie wissen halt dann, dass ein Experiment anscheinend mit einem Testsubjekt oder mit mehreren Testsubjekten stattfinden muss, dass es halt einen begrenzten Raum dafür gibt, dass irgendwas gemacht werden muss und dass dann Daten erhoben werden. Und das finde ich halt ist schon Wissen, was eben vermittelt wird auf einer sehr unterschwelligen Ebene. Und das finde ich ziemlich cool, weil du quasi etwas lernst, ohne dass dir das unbedingt bewusst wird, dass du das lernst. Ja. Ich glaube, das wird auch tatsächlich schon gemacht, aber Minecraft ist, glaube ich, da auch ein gutes Beispiel, ne? Also so da kann man, glaube ich, echt viel machen. So Physik, glaube ich, Physik-Experimente, aber das ja. Ist natürlich jetzt, also du hast da bei Minecraft halt keine Story, also wie du schon bei den anderen Spielen meintest, ist es ja mehr so, du wirst in der Welt geworfen und kannst bauen, was du immer du willst oder so. Ja. Aber ich glaube, wenn man Minecraft irgendwie da dem Ganzen noch eine Richtung gibt, dann kann man da, glaube ich, da viel machen. So. Also ja. Gerade für Schüler so. Man muss eben immer aufpassen. Minecraft nimmt möglich, also ist ein tolles Spiel, ist großartig, ist quasi das Spiel, was auch meiner Meinung nach so die Wende in den Computerspielen einleitet, weil die gesamte junge Generation spielt Minecraft. Aber was für mich persönlich Minecraft eben nicht kann, ist dieses Haptische. Also ich kann auch über Physik lernen, indem ich einfach einen Stein irgendwo fallen lasse. In der Natur beispielsweise. Ja, dass man rausgehen kann. Was ich allerdings sage, wo Minecraft sehr gut ist, ist, dass man eben etwas aufbauen kann. Also so wie in Lego, nur ohne Begrenzung. Du kannst halt deiner Fantasie vollkommen freien Lauf lassen, ohne dass du in irgendeiner Weise begrenzt wirst. Und es hat, also du merkst daran, dass du etwas brauchst. Also zum Beispiel, dass du eben Holz brauchst, um eine Holzhütte zu bauen und sowas. Dass ja. Du halt ein Gefühl dafür bekommst, dass du erst etwas abbauen musst und dass irgendwelche Rohstoffe benötigt werden, bevor du irgendwas aufbauen kannst. Und das ist auch schon wieder so ein unterschwelliges Wissen, was dir vermittelt wird dadurch. Ja. Im Gegensatz zum Wissen darüber, dass wenn du etwas fallen lässt, halt etwas jetzt auf dem Boden aufkommt. Ja, wobei man da sagen muss, also da müsste Minecraft vielleicht noch ein bisschen feiner werden, aber vom Prinzip, weil ne, aus Holz, ich weiß nicht genau, wie das ist, aber das Crafting-System ist ja, naja, also ich glaube, aus Holz werden Bretter oder so. Und, ja. Naja. Also man kann es noch differenzieren. Ne, wie, kann man, aber halt. Muss man nicht unbedingt. Computerspiele müssen ja nicht unbedingt die Realität hundertprozentig abbilden. Also es kommt halt darauf an, was man erzählen möchte und was man konkret auch ausdrücken möchte. Ja. Also es ist halt schwierig, ne? Weil man guckt jetzt mit einer ganz anderen Perspektive auf das Spiel, ne? Also als Zielgruppe, die man jetzt hätte eventuell, also aber es ist halt nicht mehr die Zielgruppe irgendwie, finde ich. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, noch nicht weiß, mit Physik kann man nichts anfangen, weil man Grundschüler ist oder so. Aber ja, weiß ich nicht. Ist schwierig. Ja. Ja, aber ich würde sagen, für heute reicht das erstmal. Also wir haben jetzt halt relativ viele unterschiedliche Themen, Probleme, Wünsche angesprochen und wir wollen ja in Zukunft stärker über Ideen sprechen. Also wir haben jetzt im Grunde genommen ein bisschen vermittelt, was wir von der Spielebranche halten, wer wir eigentlich sind, haben wir gesagt und letztendlich wohin das Ganze auch führen wird. Und ich würde sagen, das war's für heute. Und ich sag mal tschüss. Marcel, so. Möchtest du noch irgendwas sagen? Nee, also, ja, nee, tschüssi. Okay, bis dann, tschüss.